Über meinem Kopf braut sich ein Sturm zusammen. Ich habe gestern mit etwas Hilfe 3000 Gedichte geschrieben auf einer Triumph, die ich fast geschenkt gekriegt habe, von meinem zweitliebsten Francesco. Ich erinnere mich, als wäre es erst gestern gewesen, denn heute Morgen trafen wir uns am Genossenweg und dann wurde plötzlich alles schwarz. In der Notaufnahme warte ich fast 3 Stunden. Gegenüber sitzt ein Typ mit Tattoos im Gesicht und einem McDonald's-Burger in der Hand. Er zwinkert mir zu und seine Freundin sieht aus, als wolle sie mich verprügeln. Dieses Bären ist ja so ein Sammelbecken am Verrückten. Und ich bin ja auch nicht besser. Die Untersuchung lief eher unspektakulär ab. Ich bekam einen Ultraschall und die Oberärztin zeigte mir völlig verzückt den Embryo. Der Präsident der Wirtschaft steht auch neben ihr und meint, dass ich jetzt leider weg bin vom Markt und bitte meine Stipendien zurückzahlen soll. Ich werde aus dem Krankenhaus entlassen und der Taxifahrer trägt keine Maske. Er lächelt, schüttelt meine Hand und bietet mir eine Zigarre an. Dort, wo der Taxameter sein sollte, ist ein Cutter drin. Ich bin hin und weg von dieser entzückenden Kleinigkeit, gebe ihm 50 Franken und steige im Rausch beim Montbijou aus. Ich male mir einen Sonnenaufgang aus den 2 Pfützen, die am Boden liegen. Bald wird mich Eliana abholen, bestimmt. Sie wird sagen, komm, wir fahren nach Zürich. Dort sind wir groß geworden, also ich zumindest. Du bist ja noch ein Kind, das nicht an den Kapitalismus glauben will und ernsthaft meint, dass es mal mit dem Schreiben Geld verdienen kann. Auf dem Paradeplatz kann ich dir den Himmel zeigen. Wir ziehen ein Kokain von den Dächern und schauen zu, wie die Welt untergeht. Ach, Eliana, wenn du mich nach dem Gottesdienst im ICF auf der Toilette fingern würdest, dann wäre ich doch schon zufrieden. Daraus wird leider nichts und es ist kalt und Zimtflut im Juli. Die Bären brechen aus dem Park aus und schwimmen in der Aare bis zur Lorraine, fressen im Becken die fetten Fische und verwandeln sich danach in Nabokovs Schmetterlinge. Ich kämpfe an vorderster Front mit euch, Schmetterlinge. Eine Linie in den Sand zu ziehen ist nicht einfach, denn mehr als oft ist sie verborgen, mit einer Zuckerschicht überzogen. Und was weiß ich alles noch? Über meinen Kopf braut sich ein Sturm zusammen und ich gehe schlafen, bevor wieder alles schwarz wird.